faust. Der tragödie zweiter teil von johann wolfgang von goethe. Dritter akt. Vor dem palaste des menelaos zu sparta. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Faust. Der Tragödie zweiter Teil von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Akt. Vor dem Palaste des Menelaos zu Sparta. Teil 1. Helena tritt auf und Chor gefangener Trojanerinnen. Pantalis, Chorführerin. Helena. Bewundert viel und viel gescholten, Helena, vom Strande komm ich, wo wir erst gelandet sind. Noch immer trunken von des Gewoges regsamem Geschaukel, das vom phrygischen Blach gefüllt, uns her auf sträubig hohem Rücken durch Poseidons Gunst und Euros Kraft in vaterländische Buchten trug. Dort unten freuet nun der König Menelas der Rückkehr samt den tapfersten seiner Krieger sich. Du aber heiße mich willkommen, hohes Haus, das Tyndareos, mein Vater, nah dem Hange sich von Pallas Hügel wiederkehrend aufgebaut, und als ich hier mit Klytämnestren schwesterlich mit Kastor und auch Pollux fröhlich spielend wuchs, vor allen Häusern Spartas herrlich ausgeschmückt. Gegrüßet seid mir der ehrnen Pforte Flügel ihr, durch euer gastlich ladendes weit eröffnen einst geschah's, daß mir erwählt aus vielen Menelaos in Bräutigams Gestalt entgegenleuchtete. Eröffnet mir sie wieder, daß ich ein Eilgebot des Königs treu erfülle, wie der Gattin ziemt. Lasst mich hinein, und alles bleibe hinter mir, was mich umstürmte bis hierher verhängnisvoll. Denn seit ich diese Stelle sorgenlos verließ, Cytherens Tempel besuchend, heiliger Pflicht gemäß, mich aber dort ein Räuber griff, der phrygische, ist viel geschehen, was die Menschen weit und breit so gern erzählen, aber der nicht gerne hört, von dem die Sage wachsend sich zum Märchen spann. Chor. Verschmähe nicht, o herrliche Frau, des höchsten Gutes Ehrenbesitz, denn das größte Glück ist dir einzig beschert. Der Schönheit Ruhm, der vor allen sich hebt. Dem Helden tönt sein Name voran, drum schreitet er stolz. Doch beugt sogleich hartnäckigster Mann vor der allbezwingenden Schöne den Sinn. Helena. Genug, mit meinem Gatten bin ich hergeschifft und nun von ihm zu seiner Stadt vorausgesandt. Doch welchen Sinn er hegen mag, errat ich nicht. Komm ich als Gattin? Komm ich eine Königin? Komm ich ein Opfer für des Fürsten bittern Schmerz und für der Griechen lang erduldetes Missgeschick? Erobert bin ich, ob gefangen, weiß ich nicht. Denn Ruf und Schicksal bestimmten fürwahr die Unsterblichen zweideutig mir, der schöngestalt bedenkliche begleiter die an dieser schwelle mir sogar mit düster drohender gegenwart zur seite stehn denn schon im hohlen schiffe blickte mich der gemahl nur selten an auch sprach er kein erquicklich wort als wenn er unheil sänne saß er gegen mir nun aber als des eurotas tiefem buchtgestad hinangefahren der vordern schiffe schnäbel kaum das land begrüßten sprach er wie von gott bewegt hier steigen meine krieger nach der ordnung aus ich mustre sie am strand des meeres hingereiht du aber ziehe weiter ziehe des heiligen eurotas fruchtbegabten ufer immer auf die rosse lenkend auf der feuchten wiese schmuck bis das zur schönen ebene du gelangen magst wo lakedämon einst ein fruchtbar weites feld von ernsten bergen nah umgeben angebaut betrete dann das hochgetürmte fürstenhaus und mustre mir die mägde die ich dort zurückgelassen samt der klugen alten schaffnerin die zeige dir der schätze reiche sammlung vor wie sie dein vater hinterließ und die ich selbst in krieg und frieden stets vermehrend aufgehäuft du findest alles nach der ordnung stehen denn das ist des fürsten vorrecht daß er alles treu in seinem hause wiederkehrend finde noch an seinem platze jedes wie er's dort verließ denn nichts zu ändern hat für sich der knecht gewalt chor erquicke nun am herrlichen schatz dem stets vermehrten augen und brust denn der kette zier der krone geschmuck da ruhn sie stolz und sie dünken sich was doch tritt nur ein und fordre sie auf sie rüsten sich schnell mich freuet zu sehn schönheit in dem kampf gegen gold und perlen und edelgestein helena sodann erfolgte des herren ferneres herrscherwort wenn du nun alles nach der ordnung durchgesehn dann nimm so manchen dreifuß als du nötig glaubst und mancherlei gefäße die der opfrer sich zur hand verlangt vollziehend heiligen festgebrauch die kessel auch die schalen wie das flache rund das reinste wasser aus der heiligen quelle sei in hohen krügen ferner auch das trockne holz der flamme schnell empfänglich halte da bereit ein wohlgeschliffnes messer fehle nicht zuletzt doch alles andre geb ich deiner Sorge hin. So sprach er, mich zum Scheiden drängend, aber nichts lebendigen Atems zeichnet mir der Ordnende, dass er, die Olympier zu verehren, schlachten will. Bedenklich ist es, doch ich sorge weiter nicht, und alles bleibe hohen Göttern heimgestellt, die das vollenden, was in ihrem Sinn sie deucht. Es möge gut von Menschen oder möge bös geachtet sein, die Sterblichen wir ertragen das. schon manchmal hob das schwere beil der opfernde zu des erdgebeugten tieres nacken weihend auf und konnt es nicht vollbringen denn ihn hinderte des nahen feindes oder gottes zwischenkunft chor cajetan was geschehen werde sinnst du nicht aus königin schreite dahin guten muths gutes und böses kommt unerwartet dem menschen auch verkündet glauben wir's nicht brannte doch troja sahen wir doch tod vor augen schmählichen tod und sind wir nicht hier dir gesellt dienstbar freudig schauen des himmels blendende sonne und das schönste der erde huldvoll dich uns glücklichen helena sei's wie es sei was auch bevorsteht mir geziemt hinaufzusteigen ungesäumt in das königshaus das lang entbehrt und viel ersehnt und fast verscherzt mir abermals vor augen steht ich weiß nicht wie die füße tragen mich so mutig nicht empor die hohen stufen die ich kindisch übersprang chor werfet o schwestern ihr traurig gefangenen alle schmerzen ins weite teilet der herren glück teilet helenens glück welche zu vaterhauses herd zwar mit spät zurückkehrendem aber mit desto festerem fuße freudig herannaht preiset die heiligen glücklich herstellenden und heimführenden Götter. Schwebt der Entbundene doch wie auf Fittigen über das Raueste, wenn umsonst der Gefangene sehnsuchtsvoll über des Kerkers Zinne hin arm ausbreitend sich abhärmt. Aber sie ergriff ein Gott, die Entfernte, und aus Ilios Schutt trug er hierher sie zurück in das alte, das neu geschmückte Vaterhaus, nach unsäglichen Freuden und Qualen früher Jugendzeit angefrischt zu gedenken. Pantalis als Chorführerin. Verlasset nun des Gesanges freudumgebnen Pfad und wendet nach der Türe Flügeln euern Blick. Was seh ich, Schwestern? Kehret nicht die Königin mit heftigen Schrittes Regung wieder zu uns her? Was ist es, große Königin, was konnte dir in deines Hauses Hallen statt der deinen Gruß Erschütterndes begegnen? Du verbirgst es nicht, denn Widerwillen seh ich an der Stirne dir, ein edles Zürnen, das mit Überraschung kämpft. Helena, welche die Türflügel offen gelassen hat, bewegt. Der Tochter Zeus geziemet nicht gemeine Furcht, und flüchtig leise Schreckenshand berührt sie nicht. Doch das Entsetzen, das dem Schoß der alten Nacht vom Urbeginn entsteigend vielgestaltet noch wie glühende Wolken aus des Berges Feuerschlund herauf sich wälzt, erschüttert auch des Helden Brust. So haben heute grauenvoll die Stygischen ins Haus den Eintritt mir bezeichnet. daß ich gern von oft betretner lang ersehnter schwelle mich entlaßnem gaste gleich entfernend scheiden mag doch nein gewichen bin ich her ans licht und sollt ihr weiter nicht mich treiben mächte wer ihr seid auf weihe will ich sinnen dann gereinigt mag des herdes glut die frau begrüßen wie den herrn chorführerin entdecke deinen dienerinnen edle frau die dir verehrend beistehn was begegnet ist helena was ich gesehen sollt ihr selbst mit augen sehn wenn ihr gebilde nicht die alte nacht sogleich zurückgeschlungen in ihrer tiefe wunderschoß doch daß ihr's wisset sag ich's euch mit worten an als ich des königshauses ernsten binnenraum der nächsten pflicht gedenkend feierlich betrat erstaunt ich ob der öden gänge schweigsamkeit nicht schall der emsig wandelnden begegnete dem ohr nicht rasch geschäftiges eiligtun dem blick und keine magd erschien mir keine schaffnerin die jeden fremden freundlichst sonst begrüßenden als aber ich dem schoße des herdes mich genaht da sah ich bei verglommner asche lauem rest am boden sitzen welch verhülltes großes weib der schlafenden nicht vergleichbar wohl der sinnenden mit harscher worten ruf ich sie zur arbeit auf die schaffnerin mir vermutend die indes vielleicht des gatten vorsicht hinterlassend angestellt doch eingefaltet sitzt die unbewegliche nur endlich rührt sie auf mein dräun den rechten arm als weise sie von herd und halle mich hinweg ich wende zürnend mich ab von ihr und eile gleich den stufen zu worauf empor der thalamus geschmückt sich hebt und nah daran das schatzgemach allein das wunder reißt sich schnell vom boden auf gebietrisch mir den weg vertretend zeigt es sich in hagrer größe hohlen, blutig trüben Blicks, seltsamer Bildung, wie sie Aug und Geist verwirrt. Doch red ich in die Lüfte, denn das Wort bemüht, sich nur umsonst Gestalten schöpferisch aufzubauen. Da seht sie selbst, sie wagt sogar sich ans Licht hervor. Hier sind wir Meister, bis der Herr und König kommt. Die grausen Nachtgeburten drängt der Schönheitsfreund Phöbus hinweg in Höhlen oder bändigt sie. Phorkias auf der Schwelle zwischen den Türpfosten auftretend. Chor. Vieles erlebt ich, obgleich die Locke jugendlich wallet mir um die Schläfe. Schreckliches hab ich vieles gesehen, kriegrischen Jammer, Ilios Nacht, als es fiel. Durch das umwölkte, staubende Tosen drängender Krieger hört ich die Götter fürchterlich rufen, hört ich der Zwietracht eherne Stimme schallen durchs Feld mauerwärts. Ach, sie standen noch, Ilios Mauern, aber die Flammenglut zog vom nachbar zu nachbar schon sich verbreitend von hier und dort mit des eignen sturmes wehn über die nächtliche stadt hin flüchtend sah ich durch rauch und glut und der züngelnden flamme loh gräßlich zürnender götter nahn schreitend wundergestalten riesengroß durch düsteren feuerumleuchteten qualm hin sah ich's oder bildete mir der angstumschlungne geist solches verworrene sagen kann nimmer ich's doch daß ich dies gräßliche hier mit augen schau solches gewiß ja weiß ich könnt es mit händen fassen gar hielte von dem gefährlichen nicht zurücke die furcht mich welche von phorkys töchtern nun bist du denn ich vergleiche dich diesem geschlechte bist du vielleicht der graugebornen eines auges und eines zahns wechselweis teilhaftigen graien eine gekommen wagest du scheusal neben der schönheit dich vor dem kennerblick phöbus zu zeigen tritt du dennoch hervor nur immer denn das häßliche schaut er nicht wie sein heilig auge noch nie erblickte den schatten doch uns sterbliche nötigt ach leider trauriges mißgeschick zu dem unsäglichen augenschmerz den das verwerfliche ewig unselige schönheit liebenden rege macht ja so höre denn was du frech uns entgegnest höre fluch höre jeglicher schelte drohn aus dem verwünschenden munde der glücklichen die von göttern gebildet sind phorkias alt ist das wort doch bleibet hoch und wahr der sinn daß scham und schönheit nie zusammen hand in hand den weg verfolgen über der erde grünen pfad tief eingewurzelt wohnt in beiden alter haß daß wo sie immer irgend auch des weges sich begegnen jede der gegnerin den rücken kehrt dann eilet jede wieder heftiger weiter fort die scham betrübt die schönheit aber frech gesinnt bis sie zuletzt des orkus hohle nacht umfängt wenn nicht das alter sie vorher gebändigt hat euch find ich nun ihr frechen aus der fremde her mit übermut ergossen gleich der kranische laut heiser klingendem zug der über unser haupt in langer wolke krächzend sein getön herabschickt das den stillen wandrer über sich hinauf zu blicken lockt doch ziehn sie ihren weg dahin er geht den seinen also wird's mit uns geschehn wer seid denn ihr daß ihr des königs hochpalast mänadisch wild betrunknen gleich umtoben dürft wer seid ihr denn daß ihr des hauses schaffnerin entgegenheulet wie dem mond der hunde schar wähnt ihr verborgen sei mir welch geschlecht ihr seid du kriegerzeugte schlachterzogne junge brut mannlustige du so wie verführt verführende entnervend beide kriegers auch und bürgers kraft zu hauf euch sehend scheint mir ein cikadenschwarm herabzustürzen deckend grünende feldersaat verzehrerinnen fremden fleißes naschende vernichterinnen aufgekeimten wohlstands ihr erobert magd verkauft vertauschte ware du helena wer gegenwarts der frau die dienerinnen schilt der gebietrin hausrecht tastet er vermessen an denn ihr gebührt allein das lobenswürdige zu rühmen wie zu strafen was verwerflich ist auch bin des dienstes ich wohl zufrieden den sie mir geleistet als die hohe kraft von ilios umlagert stand und fiel und lag nicht weniger als wir der irrfahrt kummervolle wechselnot ertrugen wo sonst jeder sich der nächste bleibt auch hier erwart ich gleiches von der muntern schar nicht was der knecht sei fragt der herr nur wie er dient drum schweige du und grinse sie nicht länger an hast du das haus des königs wohl verwahrt bisher anstatt der hausfrau solches dient zum ruhme dir doch jetzo kommt sie selber tritt nun du zurück damit nicht strafe werde statt verdienten lohns Phorkyas. Den Hausgenossen drohen bleibt ein großes Recht des gottbeglückten Herrschers, hohe Gattin, sich durch langer Jahre weise Leitung wohl verdient. Da du, nun Anerkannte, nun den alten Platz der Königin und Hausfrau wiederum betrittst, so fasse längst erschlaffte Zügel, herrsche nun, nimm in Besitz den Schatz und sämtlich uns dazu. Vor allem aber schütze mich die Ältere vor dieser Schar, die neben deiner Schönheit Schwan nur schlecht befittigt schnatterhafte Gänse sind. Chorführerin. Wie hässlich neben Schönheit zeigt sich Hässlichkeit. Phorkyas. Wie unverständig neben Klugheit Unverstand. Von hier an erwidern die Korytiden einzeln aus dem Chor heraustretend. Korytide 1. Von Vater Erebus melde, melde von Mutter Nacht. Phorkyas, so sprich von Skylla, leiblich dir, Geschwisterkind. Korytide 2, an deinem Stammbaum steigt manch Ungeheuer empor. Phorkyas, zum Orkus hin, da suche deine Sippschaft auf. Korytide 3. Die dorten wohnen, sind dir alle viel zu jung. Phorkyas. Tiresias, den Alten, gehe buhlend an. Korytide 4. Orions Amme war dir Ur-Urenkelin. Phorkyas. Harpien, wähn ich, fütterten dich im Unflat auf. Korytide 5. Mit was ernährst du so gepflegte Magerkeit? Phorkyas. Mit Blute nicht, wonach du allzu lüstern bist. Korytide 6. Begierig du auf Leichen, ekle Leiche selbst! Phorkyas. Vampyrenzähne glänzen dir im frechen Maul. Chorführerin. Das deine stopf ich, wenn ich sage, wer du seist. Phorkyas. So nenne dich zuerst, das Rätsel hebt sich auf. Helena. Nicht zürnend, aber trauernd schreit ich zwischen euch, verbietend solches Wechselstreites ungestüm. Denn Schädlicheres begegnet nicht dem Herrscherherrn als treuer Diener heimlich unterschworner Zwist. Das Echo seiner Befehle kehrt alsdann nicht mehr in schnell vollbrachter Tat wohlstimmig ihm zurück. Nein, eigenwillig brausend tost es um ihn her, den Selbstverirrten ins Vergebne scheltenden. Dies nicht allein, ihr habt in sittellosem Zorn unselger Bilder Schreckgestalten hergebannt, die mich umdrängen, da ich selbst zum Orkus mich gerissen fühle, vaterländscher Flur zum Trutz. Ist's wohl Gedächtnis? War es Wahn, der mich ergreift? War ich das alles? Bin ich's? Werd ich's künftig sein? Das Traum- und Schreckbild jener Städte verwüstenden? Die Mädchen schaudern, aber du, die Älteste, du stehst gelassen, rede mir verständig Wort. Phorkyas, wer langer Jahre mannigfaltigen Glücks gedenkt, ihm scheint zuletzt die höchste Göttergunst ein Traum. Du aber, hochbegünstigt, sonder Maß und Ziel, in Lebensreihe sahst nur Liebesbrünstige, entzündet rasch zum kühnsten Wagstück jeder Art. Schon Theseus haschte früh dich, gierig aufgeregt, wie Herakles stark, ein herrlich schön geformter Mann. Helena entführte mich, ein zehnjährig schlankes Reh, und mich umschloss Aphidnus Burg in Attika. Phorkyas. Durch Kastor dann und Pollux, aber bald befreit, umworben, standst du ausgesuchter Heldenschar. Helena. Doch stille Gunst vor allen, wie ich gern gesteh, gewann Patroklos er des Peliden Ebenbild. Phorkyas. Doch Vaterwille traute dich an Menelas, den kühnen See durch Streicher, Hausbewahrer auch. Helena. Die Tochter gab er, gab des Reichs Bestellung ihm, aus ehlichem Beisein sproßte dann Hermione. Phorkyas. Doch als er fern sich Kretas Erbe kühn erstritt, dir Einsamen da, erschien ein allzu schöner Gast. Helena. Warum gedenkst du jener halben Witwenschaft, und welch Verderben grässlich mir daraus erwuchs? Phorkyas. Auch jene Fahrt mir, freigebornen Kreterin, Gefangenschaft erschuf sie, lange Sklaverei. Helena. Als Schaffnerin bestellt er dich sogleich hierher, vertrauend vieles, Burg und kühn erworbnen Schatz. vor kyas die du verließest ilios umthürmter stadt und unerschöpften liebesfreuden zugewandt helena gedenke nicht der freuden allzuherben leids unendlichkeit ergoß sich über brust und haupt vor kyas doch sagt man du erschienst ein doppelhaft gebild in ilios gesehen und in ägypten auch helena verwirre wüsten sinnes aberwitz nicht gar selbst jetzo welche denn ich sei ich weiß es nicht vor kyas dann sagen sie aus hohlem schattenreich herauf gesellte sich inbrünstig noch achill zu dir dich früher liebend gegen allen geschicks beschluß helena ich als idol ihm dem idol verband ich mich es war ein traum so sagen ja die worte selbst ich schwinde hin und werde selbst mir ein idol sinkt dem halbchor in die arme chor schweige schweige mißblickende mißredende du aus so gräßlichen einzahnigen lippen was enthaucht wohl solchem furchtbaren greuelschlund denn der bösartige wohltätig erscheinend wolfsgrimm unter dem schafwolligen vlies mir ist er weit schrecklicher als des dreiköpfigen hundes rachen ängstlich lauschend stehn wir da wann wie wo nur bricht's hervor solcher tücke tief auflauerndes ungetüm nun denn statt freundlich mit trost reichlich begabten lethe beschenkenden holdmildesten worts regest du auf aller vergangenheit bösestes mehr denn gutes und verdüsterst allzugleich mit dem glanz der gegenwart auch der zukunft mild aufschimmerndes hoffnungslicht schweige schweige daß der königin seele schon zu entfliehen bereit sich noch halte festhalte die gestalt aller gestalten welche die sonne jemals beschien Helena hat sich erholt und steht wieder in der Mitte. Vor Kyas, tritt hervor aus flücht'gen Wolken, hohe Sonne dieses Tags, die verschleiert schon entzückte, blendend nun im Glanze herrscht. Wie die Welt sich dir entfaltet, schaust du selbst mit holdem Blick. Schelten sie mich auch für hässlich, kenn ich doch das Schöne wohl. Helena, tret ich schwankend aus der Öde, die im Schwindel mich umgab, pflegt ich gern der Ruhe wieder, denn so müd ist mein Gebein. Doch es ziemet Königinnen, allen Menschen ziemt es wohl, sich zu fassen, zu ermannen, was auch drohend überrascht. Vor Kyas, stehst du nun in deiner Großheit, deiner Schöne vor uns da, sagt dein Blick, dass du befiehlest, was befiehlst du, sprich es aus. Helena, eures Haders frech Versäumnis auszugleichen seid bereit, eilt ein Opfer zu bestellen, wie der König mir gebot. Vor Kyas, alles ist bereit im hause schale dreifuß scharfes beil zum besprengen zum beräuchern das zu opfernde zeig an helena nicht bezeichnet es der könig vor kyas sprach's nicht aus o jammerwort helena welch ein jammer überfällt dich vor kyas königin du bist gemeint helena ich vor kyas und diese chor weh und jammer vor kyas fallen wirst du durch das beil helena gräßlich doch geahnt ich arme vor kyas unvermeidlich scheint es mir chor ach und uns was wird begegnen vor kyas sie stirbt einen edeln tod doch am hohen balken drinnen der des daches giebel trägt wie im vogelfang die drosseln zappelt ihr der reihe nach helena und chor stehen erstaunt und erschreckt in bedeutender wohlvorbereiteter gruppe gespenster gleich erstarrten bildern steht ihr da geschreckt vom tag zu scheiden der euch nicht gehört die menschen die gespenster sämtlich gleich wie ihr entsagen auch nicht willig hehrem sonnenschein doch bittet oder rettet niemand sie vom schluss sie wissen's alle wenigen doch gefällt es nur genug ihr seid verloren alle frisch ans werk klatscht in die hände darauf erscheinen an der pforte vermummte zwerggestalten welche die ausgesprochenen befehle alsobald mit behendigkeit ausführen herbei du düstres kugelrundes ungetüm wälzt euch hierher zu schaden gibt es hier nach lust dem tragaltar dem goldgehörnten gebet platz das beil es liege blinkend über dem silberrand die wasserkrüge füllet abzuwaschen gibt's des schwarzen blutes gräuelvolle besudelung den teppich bereitet köstlich hier am staube hin damit das opfer niederkniee königlich und eingewickelt zwar getrennten haupts sogleich anständig würdig aber doch bestattet sei Ende von dritter Akt vor dem Palaste des Menelas zu Sparta Teil 1